Exit F in einer Open-Air-Aufnahme mit dem Nadin-Ensemble und bezugnehmend auf ein kommendes Konzert am 19. Januar 2017 im Rahmen des Club Katarakt-Festivals auf Kampnagel, wo eine neue Version dieses Stückes gespielt wird, eine Konzertversion für Ensemble mit Zuspielung und Licht, ebenfalls von dem Nadin-Ensemble, das ab 19.30 Uhr am 19.01.2017, der Abend geht aber noch weiter dann. Genau, im Nachtkonzert wird Thomas Ankersmit auftreten. Thomas Ankersmit ist ein holländischer Elektronikspezialist, der in Berlin lebt und der mit großen Analog-Synthesizern seine Musik macht. Und die Musik hat eine große räumliche Komponente und auch eine körperliche Komponente, möchte ich mal sagen. Es werden auch ziemlich gewaltige Lautsprechersysteme benutzt und der Klang scheint dann den Hörer sozusagen einzuhüllen und in Vibration zu versetzen. Und es gibt gewissermaßen Klangschwärme, die einen zu umgeben scheinen. So ganz wird auch das jetzt wahrscheinlich am Radio nicht ganz hörbar zu machen sein. Da kann man eigentlich nur empfehlen, dann eben in dieses Konzert zu kommen. Am 19. um 22 Uhr, wenn wir hoffentlich die nötigen technischen Voraussetzungen geschaffen haben, damit das so klingt, wie sich Thomas Ankersmit das vorstellt. Aber er bringt natürlich auch einen ganz großen Teil seines Equipments mit und wird da uns einiges Interessante hören lassen. Er arbeitet häufig auch mit speziellen akustischen Phänomenen, die eigentlich erst im Ohr des Hörers entstehen. Also so ähnlich wie, naja, ein einfaches Beispiel wäre sozusagen ein Tinnitus, der dadurch entsteht, wenn man eine längere Zeit zu laute Töne gehört hat. Aber bei ihm sind die Sachen natürlich doch etwas subtiler und es entstehen da eben merkwürdige sowohl räumliche wie auch scheinbar ortlose Schwingungen und Geräusche. Wir können vielleicht ein Beispiel hören. Ich habe hier ein Stück mitgebracht, das hat den holländischen Titel Swerm for Titonus und das stammt von einer Live-Aufführung, die er in Utrecht gemacht hat. Thomas Ankers mit dem Stück Zwarm. Thomas Ankers wird am zweiten Tag des Club Katarakt Festivals ab 22 Uhr zu hören sein auf Kampnagel. Und wir kommen zum dritten Tag des viertägigen Festivals, Freitag, den 20.01., ein Abend, der zentral gewidmet wird der Musikerin Eliane Radic. Und da sind wir gerade verbunden am Telefon mit Robert Engelbrecht, der in den letzten Wochen, glaube ich, beteiligt war auch an der Probenarbeit zu einem Stück, das dann am 20.01. aufgeführt wird. Hörst du mich? Ja, hallo. Hallo. Guten Abend. Also, wir haben ja mit Club Katarakt bei Eliane Radic ein... Achso. Ja. Hallo? Ja, alles da, wir sind noch da. Ja. Die Live-Schaltung. Genau. Okay. Wir haben ja bei Eliane Radic ein Stück in Auftrag gegeben, eine Uraufführung, ein neues Werk aus ihrer Serie Occam Ocean oder Occam Ocean. Zu Occam kann ich anschließend noch was sagen, aber vielleicht erst mal so viel. Das wird ein Trio sein für Cello, Bassflöte und Bassklarinette. Und es wird von Musikern aus dem Hamburger Katarakt-Umfeld uraufgeführt. Und du, Robert, bist ja einer der Beteiligten und warst jetzt gerade zum zweiten Mal in Paris, um mit Eliane Radic daran zu arbeiten. Und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das Vorgehen bei diesen Stücken ist. Ja, es ist also sehr, sehr interessant. Also erstmal muss man ja auch wissen, dass wir ja auch noch, naja, vergleichsweise seit einigermaßen kurzer Zeit erst überhaupt für Live-Musiker schreibt. Sie hat ja jahrzehntelang nur elektronische Musik gemacht. Und jetzt arbeitet sie halt nur mit akustischen Instrumenten. Und die Musik klingt aber teilweise wie ihre elektronische Musik. Das so vielleicht vorab so. Und es ist dann so, dass sie, also jetzt bei dieser neuen Serie, dieses Occam Ocean, wie du sagst, es gibt so ein übergeordnetes Thema, also unter anderem also auch der Ozean so als Symbol für Schwingungen und verschiedene Wellenformen und Wellenlängen. Und da gibt es dann inzwischen schon ungefähr 40, 45 einzelne Stücke, die von Solo bis, also Ensemblestücken, ich glaube, das größte ist immer bislang Sextett. Also, nee, Quatsch, es gibt noch ein Orchesterstück inzwischen sogar aus dieser Serie. Und sie arbeitet, aber es gibt keine Partituren. Ja. Und die Musiker müssen mit ihr zusammenarbeiten. Und das bedeutet auch, dass sie nach Paris kommen müssen zu ihr, weil sie ist inzwischen eine alte Dame von über 80 und reist nicht mehr. Also das ist schon mal so die erste Hürde, die genommen werden muss. Und also es gibt einmal dieses übergeordnete Bild, also es hat schon irgendwie mit Wasser und Ozean, aber eher so als poetische Idee zu tun, sagen wir mal. Und dann entwickelt sie gemeinsam mit den Musikern für ein neues Stück ein Bild, ein persönliches Bild, was so die Musiker sozusagen leiten soll. Und dann wird in so einem gemeinschaftlichen Prozess, so kann man das sagen, dieses Stück erarbeitet. Musiker versuchen erstmal sich darauf einzustellen, auf dieses Bild, und versuchen Klänge zu finden, und das wird dann wiederum sozusagen, dann sagt sie dann dazu, ja, nein, also so diese Art von Klängen gehen nicht, diese Art Klänge gehen, dann macht sie natürlich auch Vorschläge, versuch es mal so zu spielen, und dann wird dann also gemeinsam eine Struktur entwickelt. Und und das Interessante wiederum ist, dass dann auch dieses Stück also dann auch nur von diesen entsprechenden Musikern aufgeführt werden kann und darf. Also wenn zum Beispiel jetzt in unserem Fall, die ist das neue Stück, das ist also mit uns zusammen gemacht worden und nur wir können das spielen. Mhm. Es sei denn, wir wiederum würden, also wenn ich jetzt meinen Part einem anderen direkt beibringen würde, das wäre dann theoretisch denkbar. So. Und oder das führt dann auch dazu, dass es gibt auch mehrere Cello-Solo-Stücke in dieser Reihe, die aber auch für verschiedene Cellisten geschrieben sind und die sind also nicht austauschbar. Also es kann nicht ein Cellist herkommen und sagen, ich möchte jetzt dieses Cello-Stück spielen von ihr. Mhm. So. Und es hört sich jetzt, weiß nicht, noch sehr vage an vielleicht, aber so funktioniert es eigentlich. Und wir sitzen dann da, also jetzt letzte Woche, drei Nachmittage bei ihr in ihrer Wohnung und spielen für sie. Und wir machen dann, also jetzt, wir waren jetzt inzwischen schon so weit, dass wir also von das die Struktur fertig hatten, und dann ging es also wirklich nur darum, wir spielen es einmal durch, sie hört sich das an, sagt dann, ja, an der und der Stelle müsst ihr das und das machen. Und so geht es halt immer weiter. Die Stücke selber sind, sagen wir mal, im Detail improvisiert, aber nicht in der Großform. Also es kann dann, es hängt dann von der Aufführungssituation ab, von der Akustik. Es kann dann sein, dass eine bestimmte Stelle ein bisschen länger dauert oder ein bisschen kürzer. Aber es ist, die Struktur ist also eindeutig da. Und das Lustige dabei ist dann auch, dass klar ist, man es ist halt auch ganz viel von der Individualität des jeweiligen, der jeweiligen Musiker mit drin. Aber trotzdem, im Endeffekt ist es dann ein Stück von ihr. Also man benutzt da zum Beispiel auch Techniken, die ich sonst auch benutze, aber auf, es ist eben was ganz was anderes, als wenn ich jetzt einfach mich hinstellen würde und irgendwie ein Stück improvisieren wollte, was vielleicht so eine ähnliche Art hat. Das haut nicht hin. Es ist wirklich ihre Musik. Und das ist das Spannende an dieser Art zu arbeiten mit ihr. Gibt es denn Dauervorgaben, also wie lang so ein Stück geht? Oder so? Nein, das ist dann meistens so, dass also wenn dann eine erste Version sozusagen da ist, wo sie dann sagt, okay, das ist es jetzt. Und dann sagt sie, erfahrungsgemäß wird dann das Stück im Endeffekt etwa doppelt so lang. In unserem Fall, wir sind jetzt gerade so bei, jetzt im Moment so bei 20 Minuten, als wir das erste Mal so durchgeführt haben, waren wir bei 15, also es wird jetzt ja, zwischen 20 und 25 Minuten werden es sein, im Endeffekt. Aber das kann sich eben auch von Aufführung zu Aufführung ändern. Also eben, wie gesagt, hängt dann auch von, zum Beispiel von der Akustik ab, von den ganzen anderen Rahmenbedingungen. Dann kann ein Stück dann auch mal eben 20 Minuten dauern oder vielleicht auch mal 27 Minuten. So. Welche Strukturen sind denn festgelegt? Na, die große Entwicklung zum Beispiel. Also bei unserem Stück ist es zum Beispiel so, dass also ganz grob gesagt die beiden Blasinstrumente, also die Flöte und die Klarinette, fangen mit tiefen Klängen an und bewegen sich allmählich zu immer höheren. Und beim Cello ist es genau umgekehrt. Das ist zum Beispiel so eine, ja, eigentlich eine ganz simple Form. Und dann geht es darum, was für Klänge sind es genau, wie werden sie gespielt, wie sind die Übergänge von einem Klang zum nächsten. Und das Freie daran ist, dass man eben auch in den Klang reinhören muss. Mhm. Und also auch, was die anderen spielen, um eben gewisse bestimmte Effekte, sage ich mal, hervorzurufen, die sie halt sucht. Und das sind dann eben auch so Sachen wie Schwebungen und Obertöne, die auf einmal ganz, ganz stark hervortreten. Und damit spielt man dann auch ein bisschen. Mhm. Innerhalb dieser Form, dieser Struktur. Ja. Könnte man das auch eigentlich aufschreiben, oder gehört es auch zur Form des Stückes dazu, dass ihr das sozusagen im Kopf habt, dass ihr es auswendig spielt und in Reaktion aufeinander? Oder? Ja, also das ist ganz wichtig. Also wir machen uns also natürlich auch Notizen für uns selber, einfach als Gedächtnisstütze, dass man so weiß. Oder zum Beispiel, ich habe auch eine Skordatur am Cello, wo ich also Seiten verstimme. Ja. Und so, und das habe ich mir alles notiert, also aufgeschrieben. Mhm. Aber also jetzt in herkömmlicher Notation kann man es eigentlich gar nicht so machen, weil es dann auf solche Feinheiten ankommt, die dann auch eben auch bei teilweise wirklich erst im Augenblick entstehen, wo man darauf reagieren muss und das, was man nicht vorher bestimmen kann. Ja. So. Genau, und dann als einzige Notation wäre dann halt sozusagen noch irgendwie dieses, was sie halt ein Bild nennt, oder ja, also sozusagen eine poetische Idee des Stückes. So. Mhm. Und in unserem Fall ist das dann auch als Zugeständnis sozusagen an die Auftraggeber. Also es ist wohl die Elbe oder allgemein, also eine idealisierte oder vorgestellte Elbe, also das Bild eines Flusses. Ja. So, und wie gesagt, das passt ja sowieso zu dieser ganzen Reihe. Es hat irgendwie auch immer mit Wasser zu tun, mit Wellen und ja. Und das könnte man dann vielleicht so eine, als eine Art Partitur bezeichnen. So, sie sagt dann, also wenn man das Stück mal längere Zeit nicht gespielt hat, also bei den anderen Musikern, die bisher schon Stücke gemacht haben, dann müssten die sich nur dieses Bild wieder vor Augen bringen und dann wüssten die dann auch schon gleich wieder, ach ja, so geht das. Mhm. Ja, okay. Legt das ist also eine sehr individuelle und sehr, sehr, sehr persönliche Art, irgendwie zu arbeiten. Aber es funktioniert. Sie kann ja wahrscheinlich, sie ist ja wahrscheinlich nicht dabei bei dem Konzert, oder? Leider nicht, nein. Also sie reist nicht mehr. Und legt sie dann Wert drauf, dass sie so eine Aufnahme mal hören kann, oder ist ihr das nicht so? Doch. Also ja, sie möchte auch gerne, dass das dann auch aufgenommen wird und also so als Dokumentation für auch für sie selber natürlich. Ja, toll. Ja. Und es gibt ja auch Aufnahmen auch von diesen instrumentalen Stücken. Also die Sie war ja 2012 schon mal bei uns zu Gast, also war sie auch noch selber da und da wurde so ihr erster großer Zyklus vorgestellt, Najorlag, und das gibt's inzwischen auch als CD, als Dreifach-CD, die aber auch schon wieder vergriffen ist. Also. Gibt's eigentlich Begründungen oder von ihr irgendwie so eine Erklärung, warum sie hatte ursprünglich alles elektronisch produziert, warum sie dann so um die Jahrtausendwende, glaube ich, angefangen hat, die Stücke dann für Instrumente umzusetzen, die sie gemacht hat? Ja, also sie sagte, warum sie damals elektronische Musik gemacht hat, weil sie anders gar nicht ihre musikalischen Ideen hätte umsetzen können. Und das hat jetzt uns neulich da irgendwie erzählt, also wenn sie diese Art von Musik meinetwegen in den 60er Jahren mit Musikern hätte machen wollen, dann wären die einmal gekommen und dann gleich wieder abgehauen. So, oder hat sie zumindest geglaubt. Ja, sie sagt jetzt interessanterweise, dass sie ihre Ideen jetzt mit Instrumenten, mit Live-Instrumentalisten noch viel besser umsetzen kann als mit elaborierter, in ihrem Fall analoger Elektronik. So. Mhm. Und das erste Stück, was sie da so, ich glaube 2000 war das, also für einen Live-Musiker gemacht hat, das war Kaspar Töplitz. Das war ja dann, ist für E-Bass und Computer, also es ist zwar live gespielt, aber von der Klangwelt noch eindeutig elektronisch. Und erst danach kam dann so der nächste Schritt, dass sie dann das erste Stück für Cello gemacht hat, für Charles Curtis. Und dann ging es los, sozusagen. Und jetzt hat sie schon also mit Dutzenden Musikern gearbeitet. Und jetzt eben diese neue Zyklus Ockham, das sind schon über 40 Stücke. Mhm, toll. Und Ja, das ist ja irgendwie eine plötzlich erstaunlich große Produktivität, denn soweit ich weiß, die elektronischen Stücke haben ja immer sehr lange gedauert, bis sie fertig wurden. Die waren zwar oft auch sehr, sehr umfangreich, aber da hatte sie, glaube ich, nicht annähernd einen so großen Output. Nee, da hat sie auch teilweise wirklich mindestens ein Jahr oder so an so einem Stück gearbeitet. Ja. Also die sind ja dann aber auch meistens 60, 70 Minuten lang oder sogar noch länger gewesen. Ja. Und dann alles eben im heimischen Studio und eben auch noch auf Tonband und ist alles selber gemischt. Und wenn da mal was schief ging, mussten sie von vorne anfangen. Und so die Pioniertage der elektronischen und Tonbandmusik. Ja. Aber man merkt wirklich, dass sie das also sehr genießt, jetzt also mit Musikern zusammenzuarbeiten. Und ist also immer noch hellwach und begeisterungsfähig. Aha, und toll. Das macht sehr schön. Hast du eine Vorstellung von den anderen Stücken? Es sind ja insgesamt 6 Stücke, die an dem Abend gespielt werden sollen. Also genau. Also ich kann nur sagen, also wir haben halt noch 3 andere Musiker eingeladen, die also schon auch viel von ihrer Musik gespielt haben. Das ist also einmal Carol Robinson, Klarinette und die, ich glaube, die meisten Stücke überhaupt von ihr schon gespielt hat. Und dann ist da Julia Eckhardt, die Viola spielt, und Rodri Davis spielt Harfe. Und da ist wieder auch interessant, also dass sie spielen einmal jeweils ihre Solostücke, also es gibt ein Stück für Solo-Harfe, mit dann teilweise auch gestrichen mit dem Geigenbogen und mit Ibo, glaube ich, auch. Dann eben ein Viola-Stück und ein Stück für Birbine, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, das ist eine litauische Klarinettenart. Und dann gibt es Kombinationen von diesen Stücken. Also es gibt dann noch ein Duo für Birbine und Viola und dann noch ein Trio, wo alle drei zusammenspielen. Das sind wohl wenn ich es richtig verstanden habe, im Prinzip Kombinationen der Solostücke, aber wahrscheinlich noch ein bisschen angepasst, abgewandelt. Und das sind diese fünf Stücke, werden halt gespielt und dann vermutlich in der Mitte gibt es dann die Uraufführung, wo wir dann auch noch einmal das neue Stück spielen werden. Mhm. Und die Stücke sind aber, ich kenne natürlich längst nicht alle, aber sind halt auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich hatte dann auch vergangenen Sommer ein Konzert in Paris gehört, wo zum Beispiel auch dieses Orchesterstück gespielt wurde, die doch alle sehr, sehr unterschiedlichen Charakter hatten. Obwohl das Grundprinzip bei allen Stücken, also auch bei den elektronischen, ist ja, es sind lange Klänge, sie entwickeln sich ganz langsam, verändern sich unmerklich, Obertöne treten davor, kleine Schwingungen und Pulsationen und so weiter, das sind alles so Elemente ihrer Musik, aber tatsächlich sind die Stücke dann doch sehr unterschiedlich. Und ja, vielen Dank für deine Auskunft und Einblick in das Schaffen da in Bezug auf die Aufführung. Das für Rotre Davis habe ich gerade gelesen in so einem Begleittext, wurde auch dieses Stück Occam 1 geschrieben von ihr. Genau. Also es war so eine Arbeit, die extra ihm praktisch auf den Leib geschrieben wurde. Und das ist ja auch toll, dass er das dann auch hier aufführen kann. Gut. Also das wird, ich glaube auch wieder ein ganz besonderer Abend. Ja, das glaube ich auch. Das klingt irgendwie sehr, sehr spannend und wieder eine ganz andere und eigene Welt. Ja, vor allem wir haben jetzt auch wieder, wenn man zum Beispiel Thomas Ankers mit sozusagen als Vergleich, der jetzt heutzutage als junger Mensch so mit einem analogen Synthesizer arbeitet und ja teilweise auch sehr laut und dann am nächsten Tag dann der Kontrast rein akustisch und eher leise. Ja. Okay, vielen Dank erstmal für die Infos. Wir können ja gleich etwas hören von ihr. Du hattest einiges mitgebracht. Ich hatte jetzt gedacht, Occam 11, wenn das... Ja, ach so, das ist ein Solostück für diese mikrotonale Tuba von Robin Hayward. Warum nicht? Das können wir gerne spielen. Ja, ja. Okay. Tschüss, Robert. Tschüss. Occam 11 for Tuba by Elian Radig, performed by Robin Haywood. Okay, zum Schluss hatten wir dann noch gehört, wer das performt hat und was es war. Das war mir gar nicht bewusst, dass es jetzt auf dieser Aufnahme drauf war, aber es ist ja gut angekündigt worden, Robin Haywood, auf der mikrotonalen Tuba mit dem Stück Occam 11. Und wir sind in den letzten Viertelstunde bei dem heutigen Klingding-Feature über Club Cataract, das internationale Festival für experimentelle Musik. Feature heute mit Ernst Bechert im Studio, dem Studiogast, der einer der Organisatoren des Festivals ist, neben Jan Feddersen und Robert Engelbrecht. Robert Engelbrecht hatten wir gerade vor einer halben Stunde am Telefon und Jan Feddersen konnte heute leider nicht kommen, aber er hört uns vielleicht von zu Hause zu. Und wir kommen zu den letzten 10 Minuten und auch zu dem letzten Tag. Das ist der Samstag, der 21.01.2017. beim Club Katarakt Festival auf Kampnagel. Noch eine kurze Frage, was kostet eigentlich der Eintritt? Das ist eine gute Frage. Also der Mittwoch kostet 18 Euro und ermäßigt 9 Euro und die übrigen Tage kosten jeweils 15 Euro und ermäßigt auch 9 Euro. Und die Karten gibt es beim Kampnagel Kartenbüro. Festivalpass gibt es? Gibt es jetzt diesmal nicht mehr. Das ist nicht unbedingt unsere Entscheidung, sondern die von Kampnagel. Also, okay. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Und kann man die Karten vorbestellen? Wahrscheinlich kann man die auch vorbestellen. Ja, ja. Okay, telefonisch unter diesem üblichen Kartentelefon. Und das Programm, wenn man das sehen, nochmal nachsehen möchte, die Webadresse, vielleicht kannst du mir die... Die heißt ganz einfach www.clubkatarakt in einem Wort.net. Und Club und Katarakt mit K jedenfalls. Ja, ja. Genau. Genau, und dann findet man das Programm, das diesjährige Programm und auch die Programme der letzten, glaube ich, 10, 12 Jahre sind das. 12 Jahre, genau, das ist ja Club Katarakt 12. Zur letzten Nacht, zum letzten Abend, der den Titel Lange Nacht hat, wie schon fast eine Tradition bei Club Katarakt, der letzte Abend als Lange Nacht. Da ist auf jeden Fall klar, dass es ein Kurzfilmprogramm gibt in Zusammenarbeit mit der Kurzfilmagentur Hamburg, Persona Giuseppe Gagliano und von dem das kuratiert wird und von Jan Feddersen, wobei Filme gezeigt werden. Ich weiß nicht, kann man das schon vorhersagen oder ist das noch ein... Nein, die sind schon ausgewählt, aber im Moment kann ich jetzt die Titel nicht genau sagen. Es hilft vielleicht auch gar nicht so viel, so viel weiter. Außerdem gibt es natürlich Musik, sehr viel Musik von hauptsächlich Hamburger Komponisten und Musikern oder zumindest aus dem Club Katarakt-Umfeld. Und diesmal wird es auch von uns drei Kuratoren jeweils eine Aufführung geben, eine Uraufführung jeweils. Das Werk von Robert Engelbrecht ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Mein Werk dagegen ist schon fertig, das heißt Erased Memory. Marcia Lemke-Kern wird singen. Und es beschäftigt sich mit einer Fundsache im Grunde. Ich habe im Internet eine alte ethnologische Aufnahme gefunden, schon vor einigen Jahren, die hat den Titel Kukasi Lullaby, also das Kukasi-Wiegenlied. Und Kukasi ist eine Sprache und ein Volk, die in den 30er Jahren im südafrikanischen Raum noch gelebt hat, die aber inzwischen ausgestorben ist. Tatsächlich haben auch damals offensichtlich nur noch sehr wenige Leute vom Stamm der Kukasi gelebt. Jedenfalls diese Aufnahme, dieses Wiegenlied, ist das einzige Dokument, das von dieser ganzen Kultur übrig geblieben ist. Es gibt sonst nichts. Die Sprache ist auch nicht erforscht worden. Man weiß also nicht wirklich, was da gesungen wird. Man kann nur annehmen, dass es ein Wiegenlied ist, denn es ist eine junge Frau, die singt und man hört auch das Baby so ein bisschen Geräusche machen. Und das Ganze wurde damals auf einer Wachsmatrize aufgezeichnet und da sind natürlich entsprechende Klicks und Kratzer drauf und Klicks spielen auch in der Sprache eine große Rolle. Also manchmal kann man nicht genau unterscheiden, ist das jetzt ein sprachlicher Laut, so wie in anderen südafrikanischen Sprachen ja auch, oder ist das einfach nur ein Fehler der Aufnahme. Letztendlich ist das sozusagen wie ein Bild dafür, wie Erinnerungen, wie kulturelle Aufzeichnungen verloren gehen. Zwangsläufig mehr oder weniger, irgendwann im allgemeinen Rauschen und Geknister verschwinden, so wie die alten Wachsmatrizen immer mehr knistern und schließlich unlesbar werden, wie die Schallplatten immer mehr verstauben, wie die CDs sich auflösen im Sonnenlicht und so weiter. Also um so ein Verschwinden geht es da und begleitet wird es eben mit allen möglichen Arten von Geknister und Gerausche und dann eben dieser zentralen Aufnahme, die in der Mitte in kleinen Bruchstücken immer wieder erscheint und die Sängerin versucht zu imitieren, was sie hört. Das ist zwar komponiert, aber trotzdem soll dieser Gestus rüberkommen. Also sie versteht zwar diese Sprache nicht, aber sie versucht sie so gut es geht nachzumachen. Sie versucht auch andere Sprachen zu imitieren. Und wenigstens in der Imitation kommt sozusagen noch eine Art von Oberfläche dessen, was verschwunden ist, zum Vorschein. Natürlich, die alten Überlieferungen, die Kukasi vielleicht hatten, die sind verloren. Mhm. Ja, es sei denn, es taucht noch irgendwas auf, irgendein Dokument aus dieser Kultur. Ja, geschrieben haben sie nicht. Ach so, okay. Ja, da gab es ja schon viele Spekulationen, wie dann so akustische, also Audio-Nachrichten, ob die irgendwo konserviert worden sind oder so. Aber bisher ist, glaube ich, da noch nichts Absehbares, Nachprüfbares bei rausgekommen. So. Ja. Okay. Ja, ganz wichtig vielleicht noch zur langen Nacht. Wir haben wieder einen besonderen Gast, einen Special Guest. Das ist Anton Kaun diesmal. Ein audiovisueller Künstler, der also sowohl mit Elektronik arbeitet, wie auch mit Videoloops, kurzen, relativ hektisch geschnittenen Loops, die sich ständig wiederholen oder allmählich verändern. Und er macht damit sehr drastische und energetische Performances. Er arbeitet also mit seinem Laptop, dem Beamer und außerdem auch noch mikrofonierten Gartengeräten, mit denen er agiert und deren Sounds er stark verzerrt. Die ganze Sache ist sehr brachial, aber gleichzeitig auch sehr lustvoll und ich habe hinterher immer sehr gute Laune, wenn ich ihn gesehen habe. Okay. Also das wird als Special Guest praktisch so dazwischen geschoben. Genau, um 22 Uhr tritt er so für gut eine halbe Stunde auf und und macht da seine Performance. Und darum gruppieren sich dann die anderen Beiträge, die sind dann wahrscheinlich nicht so lang, so bisher war es jeweils immer so etwa eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten. Okay, ja. Dann gibt es noch von Gregory Büttner Skipping Spaces für Sinustöne, 8 Mini-Soundstations und 8 Blechdosen. Das ist eine Installation, die er eigentlich letztes Jahr schon aufführen wollte und da kam es dann aus diversen Gründen nicht dazu. Aber dieses Jahr wird er eine neue Chance haben. Und also das sind kleine, sozusagen autarke Lautsprecher, die jeweils ein Soundfile abspielen und die im Raum verteilt sind. Und als Zuschauer kann man sich dazwischen bewegen. Und ja, das ist eher eine Installation als eine fertige Komposition. Mhm. Dann gibt es noch das Duo Ulher Wassermann, also Birgit Ulher, Ute Wassermann, Birgit Ulher Trompete, Radio, Objekte, Lautsprecher und Ute Wassermann aus Berlin, Stimme mit zum Teil auch Hilfsgeräten wie so Vogelpfeifen oder so, je nachdem, was sie gerade in ihrer Improvisation einsetzt mit Birgit Ulher. Von Robert Engelbrecht haben wir gesprochen schon, einem neuen Werk. Und von Jan Feddersen gibt es auch ein neues Werk für 6 Gitarren. Ja, damit rechne ich jedenfalls ganz fest. Und das wird aufgeführt vom Beutz Elektro-Gitarrenorchester. Ja. Dann ein alter Bekannter mal wieder in Hamburg. Soweit ich weiß, lebt er ja nicht mehr in Hamburg, aber ich kann mich auch täuschen, nicht, dass ich was Falsches sage. Burkhard Friedrich hat ein Stück geschrieben, 2016, das Exit heißt, für Ebers Klavier, Keyboard, Schlagzeug, Live, Elektronik und er wird selbst dabei mitspielen als Teil des Ensembles Radar mit Nino Gloger, Klavier, Keyboard, Michael Knarr, Ebers, Jonathan Shapiro und Burkhard Friedrich, Live, Elektronik. Ja. Dann gibt es noch von Andrei Koroljow, Love Songs, My Hangover is Better Than Your Party, eine Uraufführung für Flügel, Keyboard und E-Zither. Und da Andrei Koroljow Keyboard spielt, muss ein zweiter dabei sein und das ist Leopold Hurt, der die E-Zither dabei spielen wird bei dem Stück von Andrei Koroljow. Und dann gibt es noch ein Stück für 7 Musiker für 6 elektrische Gitarren und elektrischen Bass. Das wird wieder das Boyds Elektro-Gitarrenorchester spielen, und zwar ein Septett von James Tenney. Ich glaube, das wurde vor kurzem schon... Das ist noch nicht so lange her. Das ist auf dem Greatest Hits Festival bereits aufgeführt worden. Aber es passt einfach nochmal gut ins Programm. Stück, und da das Boyds Elektro-Gitarrenorchester ohnehin da ist, werden die dieses Stück auch nochmal aufführen. Und den Abend beschließt dann noch 2, die auflegen werden. Einmal Nikkei und dann Wuong Dan. Ja, genau. Also das ist ja auch Tradition, dass es um 1 dann immer in die Party übergeht. Ja, genau. Und DJ Nikkei ist dieselbe, die am ersten Abend als Nika Son schon als Elektronikerin aufgetreten ist, und als DJ tritt sie zusammen mit Wuong Dan auf. Ja, das Programm haben wir jetzt umfangreich dargestellt, auch mit Musik. Wir haben jetzt noch 2 Minuten, wobei eigentlich könnten wir länger machen, aber wir sind ja auch ein bisschen müde und haben wahrscheinlich schon einen langen Tag hinter uns. Zumindest kann ich das von mir sagen. Ich muss allerdings sagen, dass Electronic Jam heute nicht auflegen wird. Das wird dann vielleicht wieder am nächsten Abend sein, am nächsten dritten Freitag in dem nächsten Monat. Das heißt, genau gesagt, am 20. Januar 2017 wird die nächste Klingding-Sendung sein, und eventuell legt danach dann Electronic Jam wieder auf, also heute nicht. Deshalb wird es jetzt im Anschluss an diese Sendung den Klingding-Nachtmix geben mit einem 2-stündigen Mix, der Stücke umfasst von John Cage, Sonaten und Sonaten für präpariertes Klavier, von Harry Partsch, Castor und Pollux, von Peter Ablinger, von The Residents, Jaap Blonk, Jorge Satz, Svetlana Maras, Amnes Leigh Black, Liz Elby und Weasel Walter, Giuseppe Ielasi, Luigi Russolo, Carola Baukolt, Ornette Coleman, Martin Schüttler, Michael Küsseler, Janis Xenakis, Hanna Hartmann, Uri Geller, Augsburger Tafelkonfekt und vielen anderen. Also danach gibt es den 2-stündigen Mix. Wir können uns noch jetzt für ein Stück entscheiden, was wir zum Abschluss der heutigen Klingding-Sendung des Features für über das Club Katarakt Festival hören möchten. Was wäre dein Vorschlag, Ernst? Also wir könnten durchaus noch ein Stück aus der Occam-Serie auflegen, vielleicht Occam Delta 4, weil das ein Trio ist. Wie gesagt, die